am Start, aller Fett, aller Dick. Dick, aller Ficken, aller Dick, aller Fett. Ich schau dir auf den Sack, Mann, fick deine Mutter. Fick deinen Vater, fick deine Mutter noch paar. Ich ficke deine Mutter, zehnmal hintereinander. Und wenn ich fertig bin, dann fick ich deinen Vater. Und dann fick ich meine Mutter.